Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 6. Die Entsprechung der Gestirne. Nun aber erhebe deinen Blick von der Erde zur Sonne, welche ist ein getreues Bild der Wiedergeborenen. Siehe genau, und du wirst bald gewahr werden, dass sich manchmal Flecken an ihrem Gürtel befinden. Siehe, der Natur nach, wie ihr sagt, sind das Ausbrüche von innen heraus gleich den Feuerspeiern der Erde und sind entsprechende Ausbrüche des Grimmes der Gottheit und kleine Spuren von seiner alles zerstörenden Macht, welche sich der Natur der Welt nach alle Zeit durch große oder kleine Ungewitter, je nach der Größe der Flecken, auf den Erden teilweise zu erkennen gibt. Jedoch wird die Liebe da allzeit umso tätiger und sänftet alles wieder mit dem Wasser der Erbarmung und auf der Sonne mit großen Stromfluten aus dem uferlosen Meere ihrer erbarmenden Gnade. Und siehe, so wird alles wieder in die größte Ordnung gebracht. Und außer dieser Ordnung, in der ich die ewige Liebe selbst bin, von Ewigkeit zu Ewigkeiten her, und aus solcher und aus welcher und in welcher alles, was ist, gemacht wurde, kann nichts bestehen noch entstehen, und wer aus dieser Ordnung seiner Freiheit nachtritt, der handelt wieder die Liebe und wieder das Leben und wird zugrunde gehen ewiglich. Nun hast du die Sonne geschaut und sie begriffen nach der Natur, die einfach ist und sein muss, damit sie bestehen kann für den Zweck, für den sie da ist und da sein muss, aus der Ordnung der Liebe. So ziehe dann deine Augen ab zu der Wiedergeburt des Geistes und zum Volke Gottes, und zum Gesetze der Liebe und zum Leben der Freiheit im Lichte der Gnade aus den Gewässern der Erbarmung. Und die Sonne wird enthüllt vor deinen Augen schweben, und keine Falte in derselben soll dir verborgen bleiben. Aber siehe, auch die Sonne hat ebenfalls ihre Pole, aus denen all ihr Licht und ihre Wärme aus dem Zentrum der Ruhe der Gnade sich über ihren ganzen Umfang ergießt, und hätte sie die Polruhe nicht, so hätte sie auch kein Licht. Denn siehe, die Ruhe ist zur Aufnahme des Lichtes und der Wärme unumgänglich nötig und muss gleich sein der Ruhe der Liebe in Gott. Nur aus Ruhe kommt die Empfänglichkeit fürs Leben und Licht. Und siehe, wenn die Luft ruhig ist, so ist es auch rein und heiter auf der Erde. Wehen aber heftige Winde nach verschiedenen Richtungen, so kommen bald schwarze Wolken und verdunkeln das Licht. Eure Begierden sind gleich den Winden, durch welche ihr von Sorgen aller Art umgeben werdet, welche das Licht der Gnade in euch zufließen, verhindern gleich den Wolken, welche von Winden herbeigetrieben werden und die Strahlen der Sonne hindern, auf die Erde zu fallen. Daher sollet ihr euch gar nicht sorgen, sondern alle eure Begierden und daraus entstehenden Sorgen sollet ihr auf mich richten und mir übertragen, damit ihr Ruhe habt und ich beständig in euch fließen kann. Und siehe, wie die Erde sich dreht um ihre Polruhe aus meiner Ordnung regelmäßig, welche die Macht meiner Liebe bewirkt, damit keine unbeleuchtet bleibe. So sollen auch alle eure Handlungen hervorgehen aus meiner Liebe, die in euch ist ursprünglich und nachträglich nach eurer Fähigkeit durch das gegebene Wort der ewigen Liebe im Gesetze der Gnade und der Erbarmung. Und wie die Nacht die Erde erquickt, wird euch die Liebe erquicken. Und wie der Tag der Erde werdet ihr erleuchtet sein durch das Licht aus der Sonne der Gnade. Ihr sollet sein gleich dem Winter, der kalt ist in der Ruhe, dadurch aber auch am meisten fähig zur Aufnahme der Wärme bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und bei dem der Winter eingetroffen ist, bei dem wird auch der Frühling eintreffen, wie er ist gleich dem ersten Leben der Liebe in euch, und wird eintreffen der Sommer in vollster Tatkraft aus dem Leben der Liebe, die in euch stark geworden durch die Gnade. Und wird eintreffen der ruhige Herbst mit den Früchten der Werke der Liebe und der Gnade, in welcher ihr dann ganz als Neugeborene in das Leben der Sonne eingehen werdet, zu schauen das Angesicht eures heiligen Vaters und zu leuchten gleich ihr aller Welt durch die große Kraft der Gnade, der Liebe und der Erbarmung eures überaus guten heiligen Vaters. Aber wer nicht ist gleich dem Monde und nicht wird gleich der Erde, kann auch nicht werden gleich der Sonne, sondern er ist gleich einem Kometen, der keine Festigkeit hat, auch nicht im geringsten, und all sein Wesen ist ein gestohlenes aus den Gnadenausflüssen der Sonnen, und seine Bahn ist eine unordentliche wie die Wege der Diebe und Räuber, und er wird getrieben von der Furcht des Lichtes, von einer Weltentiefe in die andere, und wird nie mehr finden eine Ruhe in Ewigkeit. Und das Licht wird ihn verfolgen auf allen seinen Wegen und erleuchten seine Nichtigkeit. Und es wird ihm endlich noch ergehen wie den Sternschnuppen, die aus der Gnade geworfen und verstoßen werden, ihrer Nichtigkeit wegen, und verzehrt werden durch den Raub der Gnade. Denn das gestohlene Licht wird sie vernichten ewiglich, und sie werden für der nicht mehr sein, gleich den Früchten der Bäume, die zu früh ans Licht sprossen, bevor sie noch die Liebe gefestet hat. Und da sie keine Festigkeit haben, weil sie zu wenig Verbindung der Liebe, so werden sie schwächer und schwächer, fallen dann vom Baume und werden zertreten und zugrunde gerichtet. Nun siehe, hier hast du die Sonnen, Erden, Monde, Kometen und die Sternschnuppen ihrem ganzen Wesen nach und ihrer ganzen Bedeutung nach, und so auch alles und jedes einzelne der Teile, vom Größten bis zum Kleinsten enthüllt vor dir. Der Geist der Liebe und Gnade ist in euch und ist in aller Weisheit. Wer ihn hört, der wird alles ergründen in der Tiefe der Tiefen, und er wird erforschen die Toten, und sie werden ihm antworten, und er wird durchschauen die Lebendigen, und ihre Liebe wird ihn erquicken und ihr Licht ihn ergötzen, und er wird sein Ohr legen auf die Erde, und das Gras wird ihm erzählen die Geheimnisse der Liebe, und das Erdreich wird ihm enthüllen seine Tiefen, und die Berge werden horchen seiner Stimme, und der Ton seiner Rede wird durchdringen das Mark der Erde. Und so erschauen wird das Meer, so werden seine Augenstrahlen durchleuchten alle Tropfen desselben und durchdringen jegliches Sandkörnchen, und die Geister, so darinnen noch im Gerichte harren, werden dem Lichte seiner Augen zuströmen, gleich wie die Fische und das Gewürm des Meeres und der Gewässer zur Nachtzeit einer über die Oberfläche gehaltenen Fackel, und werden sich fangen lassen für die Erlösung aus den Kerkern der ewigen Nacht und werden erkennen die Liebe und ihren Durst stillen aus den Gewässern der Erbarmung und emporwachsen zur Schwäche, zur Stärke und zur Kraft aus der Liebe des Vaters und des Wortes, welches die Liebe ist im Vater und des Geistes, welcher die Kraft ist in beiden. Und siehe, dieses alles und noch vieles andere mehr wird euch mein Geist lehren, so ihr seine Stimme höret. Aber seine Stimme ist nicht laut, sondern sehr stille. Aber eben darum alles durchdringend, wie die Wärme der Liebe und wie das Licht der Gnade und wie die Kraft der erbarmenden Liebe eures heiligen Vaters. Ende dieses Kapitels.